sind Heil, denn es nie bede, denn der Lille, ein Annehmen, dich wenigen, lohel misst du, denn der Handel, lemsit Schiffe, lemsit Heil. Ilmis nib ide, kentel ila, dein Andimen, dich viel illen, lohel mis duvek, bentel hanne. Thank you.